Allerdings war von der Mütze selbst nichts mehr übrig. Sie bestand vermutlich aus Leder und war verrottet. Nur die Fuchszähne lagen noch da. Aber die Archäologen fanden ein noch interessanteres Grab. Es enthielt verschiedene wunderschöne Kunstgegenstände und die Skelette zweier Jungs, die man Kopf an Kopf beerdigt hatte. Sie waren etwa 9 und 12 Jahre alt und trugen ebenfalls mehrere Elfenbeinarmbänder. Der Jüngere war mit rund 5.400 Elfenbeinperlen bedeckt, der Ältere mit ungefähr 5.000. Auch er hatte eine Fuchszahnmütze und obendrein einen Gürtel mit 250 Fuchszähnen. Fuchszähne müssen damals in Zungir der letzte Schrei gewesen sein. Wie lässt sich all das erklären? Warum enthielten zwei Gräber so unglaublich wertvolle Gegenstände und die übrigen bloß nackte Knochen? War der 40-jährige Mann der Stammesführer und die Jungs seine Söhne oder Enkel? Eine Zeit lang vermuteten Forscher das. Aber als es ihnen schließlich gelang, das DNA-Handbuch der drei besonderen Skelette zu lesen, stellte sich heraus, dass die beiden Jungs weder Brüder noch Cousins waren und auch nicht die Söhne oder Enkel des Mannes. Es muss also eine andere Erklärung geben. Vielleicht glaubte man in dem Stamm an irgendeine wundersame Geschichte und der Mann und die zwei Jungs wurden einem Geist in den Wolken geopfert, damit in Zungir nie die Mammuts ausgingen. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Aber eine Sache ist klar. Um diesen wertvollen Grabschmuck herzustellen, müssen Hunderte von Menschen zusammengearbeitet haben. Nehmen wir allein den Gürtel des älteren Jungen. Er wurde aus 250 Fuchszähnen gefertigt. Aber nicht aus irgendwelchen Zähnen. Nein, es wurden nur die langen, scharfen Eckzähne verwendet. Ein Fuchs hat 4 davon, falls ihm nicht einer ausgefallen ist. Und jetzt kannst du mal rechnen. Wie viele Füchse mussten die Leute für diesen Gürtel jagen? Richtig. Um 250 Eckzähne zusammenzubekommen, brauchten sie 63 Füchse. 63 Füchse zu jagen, das ist ein unglaublicher Aufwand. Füchse sind extrem schlau. Du kannst locker 1, 2 Tage unterwegs sein, um nur einen einzigen Fuchs zu erwischen. Dann wärst du also mindestens 2 Monate beschäftigt, um die 250 Zähne zusammenzubekommen. Und wie sieht es mit den Mammut-Elfenbeinperlen aus? Um so eine Perle herzustellen, brauchtest du erstmal ein Mammut. Und Mammuts waren noch schwerer zu jagen als Füchse. Sie wurden bis zu 4 Meter hoch und konnten 12 Tonnen wiegen. So viel wie ein Schulbus. Alleine kamst du da nicht weit, du brauchtest ein großes Team. Hattest du dann endlich das nötige Elfenbein beisammen, musstest du aus den Stoßzähnen die Perlen schnitzen. Ein geübter Schnitzer wird ungefähr eine Dreiviertelstunde für eine Perle gebraucht haben. Jetzt hatten der 9-jährige Junge aber 5.400, der 12-jährige 5.000 und der Mann 3.000 Perlen in ihren Gräbern. Macht insgesamt 10.000 Stunden harte, konzentrierte Arbeit. Wenn du 6 Stunden pro Tag ununterbrochen geschnitzt hättest, ohne einen Tag Pause, dann hättest du 4,5 Jahre gebraucht, um diese gigantische Perlenmenge herzustellen. Es ist kaum vorstellbar, dass ein kleines Grüppchen von 10 oder 20 Leuten all diese Gegenstände gefertigt hat. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass Hunderte von Menschen daran beteiligt waren. Die Zungir-Gräber sind also ein wichtiger Beweis dafür, dass bereits vor 30.000 Jahren einige unserer Vorfahren großen Stämmen angehörten.